Wie schon oben bemerkt wurde, war das französische Einheitsdogma durch sein bloßes Dasein im christlich-religiösen Raum als ein ungemein starker Magnet wirksam. Dieses Dogma als nationales Einheitsdogma trat mit einem bedeutend schwereren Gewicht hinsichtlich seines göttlichen Wahrheitsgehaltes auf den Plan als die einzelnen Partikulardogmen. Nicht wenig dürfen wir dies Übergewicht den Bemühungen der Pariser Theologen zugutehalten, die nicht verfehlten, ihr Dogma von der Geburt an nicht nur theologisch, sondern auch philosophisch gründlich zu untermauern. Es kommt die eigentliche Erscheinung hinzu, dass der Wahrheitsgehalt eines Dogmas gleichsam automatisch mit der Masse seiner Gläubigen zu wachsen scheint. Vertritt nun ein ganzes Volk ein Dogma, so strahlt von diesem eine magische Überzeugung der Wahrheit aus und verdunkelt jedes kleine Partikulardogma mit seinem blendenden Licht. Was so viele Menschen einmütig glauben, das muss doch göttliche Offenbarungswahrheit sein. Solche Meinung wurde natürlich von dem französischen Priestertum kräftig in der Christenheit verbreitet und eben die erwähnten Beziehungen der rheinischen Erzbischöfe zum Papst Clemens verraten uns, dass in der Tat dogmatische Annäherungsversuche nicht bloß in der Luft lagen, sondern bereits zu bestimmten Ergebnissen geführt hatten. Das Pariser Dogma war auf dem Marsche über Frankreichs Grenzen hinaus und hatte sich sowohl in Deutschland als auch in Italien festen Boden verschafft. Die Influenz des französischen Dogmas hat dann auch verschuldet, dass in diesen beiden Ländern die Schaffung einer deutschen und italienischen Nationalkirche nicht verwirklicht worden ist. Doch nicht nur ideelle, dogmatische Gründe haben in Deutschland und Italien die Priesterschaft mancher Regionalkirchen veranlasst, bei der Nationalkirche Frankreichs Rückendeckung zu suchen. Rufen wir uns ins Gedächtnis zurück, dass die Regionalkirchen räumlich gesehen keine festgeschlossenen Einheitsgebilde waren. Auch die Partikularkirchen der drei westdeutschen Erzbistümer dürfen wir uns nicht als abgeschlossene einheitliche Raummassen vorstellen. Diese homogene Gestalt haben die Erzbistümer erst etwa 100 Jahre später als Bestandteile der dann geschaffenen katholischen Universalkirche erhalten, sondern als zersplitterte Landgebilde. Noch hatte in Deutschland nicht der weltliche Arm die Widerstrebenden mit brutaler Gewalt der Kirche zugeführt, noch lebten im Gebiet jeder Regionalkirche mehr oder weniger einflussreiche Kreise freier Christen und gottgläubiger Menschen. Solche Ketzer und Heiden konnten im Raum einer Partikularkirche hier und dort die Oberhand behalten haben, und besonders in manchen Städten war das der Fall. Sie konnten auch jederzeit verloren gegangenes Gelände wiedergewinnen. Befanden sich aber die Dinge noch in so ständigem Fließen, so musste die Lage der Hierarchie einer Regionalkirche oft nicht die glänzendste sein. Im ureigensten Interesse, im Interesse des Dogmas, konnte man jederzeit sagen, musste die Priesterschaft der einzelnen Kirchen auf Festigung und Klärung der religiösen Verhältnisse bedacht sein. Es konnte gar nicht ausbleiben, dass zum Beispiel die Erzbischöfe der benachbarten Partikularkirchen Fühlung miteinander nahmen und auch schon vor der Konstituierung der französischen Nationalkirche waren zwangsläufig zu französischen Regionalkirchen Beziehungen angeknüpft und gepflegt worden. Als dann die Nationalkirche Frankreichs Wirklichkeit geworden war, gerieten die Erzbischöfe und geistlichen Kurfürsten nicht nur immer stärker in den Bann des französischen Einheitsdogmas, sondern wurden vielleicht noch stärker durch die weltliche Machtstellung dieser Großkirche geblendet, von der sie unter Umständen kräftige Unterstützung auch für ihre weltliche Stellung und Sendung erhoffen durften. Und siehe, über Erwarten sahen sie schon bald ihre Hoffnungen erfüllt. Vorerst ergoss sich sogar in einer sehr angenehmen und bedeutungsvollen Form das französische Wohlwollen über das westliche Deutschland. In Form von Geldsendungen von Seiten des Papstes Clemens nämlich, der allerdings vorsichtshalber den Umweg über seinen König Philipp wählte. Schon seit 1305, dem Jahr der Wahl des französischen Nationalpapstes, suchte Philipp unter den geistlichen und weltlichen Fürsten Westdeutschlands eine französische Partei zu bilden und zahlte an einer Reihe derselben regelmäßig Jahresgelder. Seite 427. Dogma und Geld. Diese beiden heterogenen Begriffe brachten es im Anfange des 14. Jahrhunderts fertig, jahrzehntelang, nur jahrzehntelang, sich innigst miteinander zu vermischen. Sozusagen auf goldenen Flügeln eroberte sich in jenem Jahrhundert das Dogma die Herzen. Wieder war es der französischen Kurie in Avignon vorbehalten, den siegreichen Wert des Geldes für die Durchsetzung des Dogmas zu erkennen und in der Praxis auszumünzen. Schon unter Clemens Nachfolger Johann hatte sich die französische Kurie zur ersten Geldmacht der Welt emporgeschwungen. Und die kleineren Geister, auch in Deutschland, lernten sehr rasch von dem großen französischen Bruder. In Deutschland war besonders Balduin von Trier ein gelehriger Schüler in Geldsachen. Kaum irgendwo in Deutschland dieser Zeit sind die Gewinne der jüdischen Geldmänner intensiver für die Staatskasse nutzbar gemacht worden als in Trier.